Teil 1 – Die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testaments. Zur Einführung: Die Bedeutung des Geschichtlichen im Christenglauben. Das Christentum, wie es im Neuen Testament verkündet wird, ist in seinen grundlegenden Aussagen Geschichte, und zwar Offenbarungs- und Heilsgeschichte. Nämlich die wunderbare Geschichte des in der Gestalt des Menschen Jesus inkarnierten Gottessohnes. An dieser Heilsgeschichte sind nach biblischer Auffassung zwei Ereignisreihen zu unterscheiden: die natürlich weltliche und die überweltlich göttliche, die sich aber nicht untereinander ablösen, sondern von Anfang an parallel verlaufen. Das weltliche Geschehen realisiert sich in der natürlichen Geburt und dem natürlichen Tode eines wirklichen Menschen, Jesus. Das übernatürliche Geschehen besteht in der Fleischwerdung des göttlichen Wesens, Christus. In der Gestalt des Jesus Christus, soweit und solange dieser auf Erden weilte, sind beide Ereignisreihen innigst und unlösbar miteinander verschlungen. Sie bilden eine Einheit und können ohne Zerstörung des Faktums Ganzen nicht getrennt werden. Welche außerordentliche Bedeutung damit den weltlich-natürlichen Faktoren im Gesamtkomplex der Heilsgeschichte zukommt, ist gar nicht zu verkennen. Das Christentum will mehr sein als die Kodifizierung ethisch-moralischer Gebote. Außer einem gottgefälligen Lebenswandel verlangt die christliche Religion von ihren Bekennern noch etwas sehr Bedeutsames, etwas ganz Eigentümliches: den überzeugten Glauben an bestimmte außergewöhnliche Ereignisse der Geschichte. Diese Heilsereignisse sind überliefert und bezeugt durch die geschichtlichen Bücher des Neuen Testaments, die Evangelien und die Apostelgeschichte. Nur durch unbedingten Glauben an die durch Jesus einstmals realisierten historischen Heilstatsachen kann ein Christ letzten Endes die Seligkeit gewinnen. Demnach verdankt also die christliche Religion in einem wesentlich tieferen Sinne als etwa der Islam oder der Buddhismus ihren zeitlichen Ursprung und ihr innerstes Wesen einem Komplex historischer Tatsachen. Was Jesus als Lebensnormen eines Christen verkündete, das Wort, ist wohl wichtig. Unendlich wichtiger sind die geschichtlichen Tatsachen, die sich als Stationen des Lebenslaufs Christi ereignet haben sollen, vor allem seine Geburt, sein freiwilliger Opfertod und seine Auferstehung. Wenn es sich mit diesem außerordentlichen Menschen aus Nazareth so verhalten hat, wie überliefert ist, dann allerdings darf sich das Christentum rühmen, ein objektives Glaubensfundament der sichersten Art zu besitzen. Wenn die Offenbarungsgeschichte wahr ist, wenn sie auch in ihrem weltlich-natürlichen Ereignisverlaufe wahr und wirklich geschehen ist. Diese Bedingung muss unter allen Umständen erfüllt sein. Es mag noch hingehen, wenn sich die Überlieferung der natürlichen Reihe in einigen unwesentlichen Punkten als zweifelhaft oder auch als unecht erweisen sollte. Eine historische Tatsache muss felsenfest stehen: dass Jesus einst wirklich zur angegebenen Zeit in Palästina gelebt hat. Skeptisch ist man nicht vom Mutterleibe an, auch im Hinblick auf eine geschichtliche Überlieferung, zumal wenn sie von edlen und tapferen Taten berichtet, besteht im Menschen die Neigung, vorerst Vertrauen in die Echtheit und Wahrheit der Erzählung zu setzen. Zum Skeptiker wird man erzogen, leider, aber doch auch zum Glück, indem uns schlimme Erfahrungen die Allgegenwart der Fälschung und Lüge auch im Raume der Geschichte schmerzlich zum Bewusstsein bringen. Der Skeptizismus wird dann zur Schutzwaffe unserer lange misshandelten Wahrhaftigkeit. Wo immer Geschichte in Form von schriftlicher Überlieferung vorliegt und sich für Wahrheit ausgibt, da mahnt uns die Erfahrung, im Prinzip skeptisch zu sein und den historischen Kritiker auf den Plan zu rufen. Als Historiker kann es bei den nachfolgenden Untersuchungen nicht unsere Aufgabe sein, Kritik an den ethischen Geboten oder an den Glaubensgeheimnissen der christlichen Religion zu üben. Es wird einzig Geschichtskritik betrieben werden, Kritik an der überlieferten Entstehungsgeschichte des Christentums. Denn da auch das Fundament des Christentums aus realen Tatsachen der Geschichte bestehen soll, so kann und darf das historische Faktum der Offenbarung nicht als kritisch unverletzlich betrachtet und der Kontrolle des Geschichtsforschers entzogen werden. Das geben übrigens seit langem auch viele theologische Kritiker zu. Ja, es verdient angemerkt zu werden, dass die ersten kräftigen Anstöße zur Überprüfung der Evangelien als Gründungsurkunden des Christentums von Seiten wahrheitssuchender evangelischer Theologen erfolgt sind. Ein Geschichtskritiker muss darauf gefasst sein, ausgeschimpft zu werden, wenn nämlich das Resultat seines Forschens negativ ausfällt, wenn ihn Liebe zur Wahrheit und eiserne Konsequenz im Denken zu dem Eingeständnis zwingen, dass im vorliegenden Falle die Überlieferung lügenhaft und unecht sei. Doch man sollte die Dinge nicht auf den Kopf stellen. Wenn in so vielen Fällen die Arbeit des Forschers ein negatives Ergebnis zutage fördert, so ist das nicht die Schuld des Kritikers, sondern es liegt dann am Objekt der Kritik an der lügenhaften Geschichtsquelle. Darum muss der Kritiker auch gegen den Vorwurf in Schutz genommen werden, er trachte aus lauter Skepsis nur danach zu entlarven, niederzureißen und zu zerstören, um vor dem Nichts zu stehen und sich dann am geschichtsleeren Raum zu ergötzen. Ist denn die Wahrheit immer dann ein Nichts, sobald sie in der aufgefundenen Erkenntnis gipfelt, dass ein fragliches Überlieferungsfaktum unecht ist? Der gewissenhafte Geschichtskritiker wird sich beim Herantreten an seine Aufgabe nichts anderes vornehmen und nach nichts anderem trachten, als die Wahrheit zu ergründen. Und die Wahrheit braucht immer und überall Verteidiger, denn nur selten kann eine unbequeme Wahrheit aus eigener Kraft siegen. Nicht das Streben nach Wahrheit, auch nicht das Gefühl für Wahrhaftigkeit, aber das Bekennen der Wahrheit ist allzeit eine seltene Tugend gewesen. Wir überprüfen den Ursprung des Christentums nur insoweit, als weltliche Geschichtsvorgänge dabei eine Rolle gespielt haben sollen. Jahrhunderte hindurch rühmten es die christlichen Theologen als gewaltigen Vorzug und beruhigende Wohltat, dass ihre Religion so fest mit der Geschichte des Jesus von Nazareth verbunden sei und damit auf einem Fundament objektiver Begebenheiten ruhe. Geschichtstatsachen sind freilich etwas Objektives und Sicheres. Leider kennen wir aber die Ursprungsgeschichte des Christentums nur in einer Überlieferungsqualität, die keineswegs so beschaffen ist, dass man den Berichten ohne Bedenken Glauben schenken darf. Diese Feststellung der Unsicherheit aller neutestamentlichen Überlieferung wird von keinem wissenschaftlich forschenden Theologen mehr geleugnet. Lässt aber eine Geschichtsquelle überhaupt beträchtliche Zweifel hinsichtlich ihres Echtheitscharakters aufkommen, dann sieht es mit der Verwendung als Fundament eines Glaubensgebäudes bedenklich aus. Was bisher als Wohltat empfunden wurde, erweist sich dann als immer schwerer werdende Last und Plage. Das Religionssystem des Christentums hat von jeher starke Angriffe aushalten müssen, die von philosophischer und naturwissenschaftlicher Seite vorgetragen wurden. Die Lage hat sich aber gewandelt. Heutzutage flößen philosophische und auch naturwissenschaftliche Kritik den Verteidigern kaum noch Besorgnis ein. Kluge Theologen sind sehr wohl imstande, solche Angriffe mit mehr oder weniger Glück zu parieren. Desto mehr bedrückt und erschreckt eine Kritik, die von Geschichtsforschern am historischen Fundament des Christentums geübt wird. Als einst herzhafte Theologen daran gingen, sich mit historischer Evangelienkritik zu beschäftigen, konnten sie nicht ahnen, auf welche Schlitterbahn sie sich wagten. Man benötigte und begrüßte anfangs die Überlieferungskritik als willkommenen Helfer aus allerlei dogmatischen Wirrnissen, denn das Messer der historischen Bibelkritik erwies sich als sehr geeignet, wilde Legendentriebe am Dogmenbaume abzuschneiden.